Ey Mann, das kann eigentlich nicht sein. Guck mal, vier Monate harte Arbeit. Wir können das einfach nicht so geben. Nein, auf keinen Fall, Mann. Aber wir klären das jetzt. Lass mal reingehen, Digga. Ach, die Russen sind da. Hallo, hallo. Ja. Habt ihr das Album fertig, oder was? Natürlich. Vier Monate sind auch rum. Zeig mal her. Nein, nächster. Du kriegst das nicht. Wir können dir das zeigen, aber wir geben dir das nicht und wir wollen zwar mehr haben. Ey, du hast uns verarscht, Mann. Ihr habt bei dem Spiel verloren. Jetzt gib das Ding her, oder was? Du hast uns verarscht. Ich hab überhaupt nicht verarscht. Gar nichts, Mann. Was wollt ihr denn machen? Wir spielen jetzt unser Spiel, und zwar russisches Roulette nach unserer Art. Und zwar hier ist ein Revolver. Da ist eine Kugel. Ey, sagt ihr bescheuert, oder was? Okay, jetzt gib mir her. Jetzt bin ich dran. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Jetzt du, Som. Dabei. Jetzt bist du dran. Mach mal. Ihr seid doch völlig verrückt. Du bist doch ein Mann oder nicht? Ey, wenn du das nicht machen willst, dann mach ich's. Ey, nimm das Album. Ist mir scheißegal. Dann mach ich das für dich. Ey, lass bleiben. Nein. Du oder wir machen das. Ey. Der ist tot. Der ist... Scheiße. Scheiße, Mann, der ist tot, aber was machen wir jetzt? Scheiß drauf. Lass mal die Leiche in den Kofferraum bringen, warte mal. Hey, ist es von dir? Nee, ist von dir? Nee, das ist von mir, warte mal, das ist von mir. Hallo? Chinex? Ja, hallo, hier ist der Porsche. Ich will mit euch Future machen, ja? Also...